Hadith Nummer 25. Ibn Umar berichtete, dass der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm, sagte: Mir wurde befohlen, dass ich die Menschen so lange bekämpfe, bis sie bezeugen, dass kein Gott da ist außer Allah und dass Muhammad der Gesandte Allahs ist und bis sie das Gebet verrichten und die Zakat entrichten. Wenn sie dies tun, so bewahren sie ihr Leben und ihre Güter vor mir, es sei denn, sie begehen eine nach dem Islam strafbare Handlung, und ihre Rechenschaft ist letzten Endes bei Allah.